We'll be right back. We'll be right back. seconds later came a powerful shockwave which moved at the speed of sound. Thank you. We'll be right back.

Für die einen ist es Krach, für die anderen die wahrscheinlich längste Bassdrum der Welt. Längste Bassdrum der Welt. Für die einen ist es Krach, für die anderen die wahrscheinlich längste Bassdrum der Welt. Wahrscheinlich längste Bassdrum der Welt. Wo ist die lang? We'll be right back. zuschauen. Du wirst los, ich will nicht da sein. Nein, das war noch nicht alles. I'm not afraid. es laut! Was wollen Sie denn hören? Wir hören das, was ihr nicht hört, und das ist Hardcore! Wir hören das, was ihr nicht hört, und das ist Hardcore! Wir hören das, was ihr nicht hört, und das ist Hardcore! Wir hören das, was ihr nicht hört, und das ist Hardcore! Ich höre was, was du nicht hörst, und das ist laut! We'll be right back. kommen und gehen und kommen mit den Schattenwellen. Thank you. Yeah.